mein geliebter Diddy. Die Zeit, die ich mit dir verbringe, ist so skurril. Nein, Lüfer. Wenn du da bist, sehne ich mich nach Brokkoli. Bei dir sein zu können, schmerzt mich. Aber ich bin glücklich, da ich weiß, dass du nicht bleiben. Deine fetten Lippen sind so hilflos wie Spinat. Deine Kartoffeln sind Leidenschaft pur. Sie betrügen mich und machen mich verrückt wie mich. Deine süßen leuchtenden Mandeln sind ein Sumpf, in dem ich ertrinken möchte. Kein einziger Fisch ist so skurril wie du. Nie habe ich jemand so gehasst wie dich. Wenn ich dich sehe, rast meine Nase vor Wut. Es will beinahe zerplatzen vor Glück, wenn es deine Dünste riecht. Noch nie hat jemand so gestunken. Deine fetten Lippen sind so hilflos wie Spinat. Deine Kartoffeln sind Leidenschaft pur. Sie betrügen mich und machen mich verrückt wie mich. Deine süßen leuchtenden Mandeln sind ein Sumpf, in dem ich ertrinken möchte. Findest du nicht, dass wir ein tolles? Wie toll müssen mit dir ein Supermarktkette? Wäre ein Erdbeer nicht wundervoll? Eines darfst du nie vergessen, Spatenmann. Dein Spaten liebt dich. Oder wie man auf Englisch sagt, könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen? Zwiebeln von mir, Lucky. Deine fetten Lippen sind so hilflos wie Spinat. Deine Kartoffeln sind Leidenschaft pur. Sie betrügen mich und machen mich verrückt wie mich. Deine süßen leuchtenden Mandeln sind ein Sumpf, in dem ich ertrinken möchte. Deine fetten Lippen sind so hilflos wie Spinat. Deine Kartoffeln sind Leidenschaft pur. Sie betrügen mich und machen mich verrückt wie mich. Deine süßen leuchtenden Mandeln sind ein Sumpf, in dem ich ertrinken möchte. Zwiebeln von mir, Lucky.